In derselben Sendung sang der Komponist Paul Dessau das von ihm und dem Wiener Tenor Hans-Joachim Heinz komponierte Lied der Freiheit. Dessau, der in der Weimarer Republik einer der wichtigsten Filmkomponisten gewesen war, hatte Deutschland 1933 verlassen und war über Paris in die USA emigriert, wo er 1942 Bertolt Brecht kennenlernte. Mit ihm arbeitete er bis zu Brechts Tod 1956 zusammen. Der Text für das Lied der Freiheit stammte von Robert Gilbert, der als Jude Deutschland 1933 verlassen hatte und über Wien und Paris ebenfalls 1939 nach New York gekommen war. Höre uns, Deutschland, wir singen von dir. Höre uns, Deutschland, von der Freiheit die Trommel wird, singen wir. In die Nacht, die von Ketten klirrt, singen wir. Schon von den Dämmerungen. Aber einmal wird, das schwören wir dir, von der Freiheit nicht nur gesungen, von der Freiheit nicht nur gesungen. Höre uns, Deutschland, und geht die Nacht zu Ende, dann falten nicht mehr deine Kinder die Hände um ein Gewehr. Und der Himmel wird deine Fahne sein, dein Schlachtfeld wieder ein Feld. Nur der Amboss geschlagen, gepresst nur der Wein und beim Puder die ganze Welt. Höre uns, Deutschland, wir singen von dir. Höre uns, Deutschland, von der Stunde, die schlagen wird, singen wir, von dem Morgen, der tagen wird, singen wir. Aus den Verfinsterungen, aber einmal wird, das schwören wir dir, von der Freiheit nicht nur gesungen, von der Freiheit nicht nur gesungen. Höre uns, Deutschland!